Was mir übrig bleibt, ist die Einsamkeit. Ich verliere meinen Schatten in der Dunkelheit. Ich komme langsam um, hilf mir Opium, diesen Schmerz zu ertragen, denn ich will dir noch was sagen. Alles wird bestens, alles wird gut, alles wird das und auch nichts wie erstmal. Das Ende. Ja.